Obama hingegen konnte offensichtlich seinen eigenen American Dream verwirklichen und als Junge aus bescheidenen Verhältnissen ganz nach oben steigen. Um diese eigene Erzählung zu meistern, musste er jedoch in den Augen der Warteschlangensteher offenbar betrogen haben. Nur logisch, dass ausgerechnet Donald Trump, einer der ersten großen Multiplikatoren der sogenannten Birther-Verschwörungserzählung war, der Lüge, Obama sei kein gebürtiger Amerikaner und somit gar nicht befugt gewesen, Präsident zu werden. Fußnote: Angeblich soll Trump nur ins Präsidentschaftsrennen eingestiegen sein, weil Obama ihn beim jährlich stattfindenden Correspondence Dinner, also der Zusammenkunft der wichtigsten Journalistinnen Washingtons, vor Publikum als Verschwörungsgläubigen lächerlich gemacht hat. Ob das stimmt, weiß man nicht. Aber die Geschichte wäre eine schöne Manifestation der soziopsychischen Hebel, der Kränkung und Rache, die wir hier beschreiben. Ende der Fußnote. Sämtlichen propagandistischen Lügen über Hillary Clinton, von ihren angeblichen kriminellen Mails bis hin zu Pizzagate, leistete Trump ebenso Vorschub, besonders im Wahlkampf 2016. Dass nach der ersten schwarzen Person nun auch noch die erste Frau an der Spitze der USA stehen sollte, wäre eine zweite tiefe Verletzung der Deep Story jener rassistischen, misogynen Amerikanerinnen gewesen, die sich chronisch benachteiligt fühlen. Das Feld war somit bereitet für einen Champion der Rache. Donald Trump versetzte sich nun ästhetisch wie politisch in die Lage, all den Unmut aufzugreifen und zu bündeln. Seine Krawatten waren immer ein paar Zentimeter zu lang, seine Blazer immer ein paar Nummern zu weit und sahen dadurch aus, als würden sie ihn tragen. Die Farbauswahl seiner Kostüme schien sich irgendwo in den Kulissen des Denver Clan verlaufen zu haben. Wenn sein Look eines definitiv nicht vermittelte, dann einen elitären Habitus. Er war augenscheinlich nicht Teil des Establishments, das die Regeln der Warteschlange mit seinem verqueren Egalitarismus plötzlich für ungültig erklärt hatte. Die New Yorker Schriftstellerin Fran Lebowitz brachte es auf den Punkt. Trump ist das, was sich ein armer Mensch unter einem reichen Menschen vorstellt. Sie sehen ihn und denken, wenn ich reich wäre, dann hätte ich so eine fabelhafte Krawatte. Warum sind meine Krawatten nicht aus 400 Morgen Polyester gemacht? All das Zeug, das er dir in seinem Haus zeigt, die goldenen Wasserhähne, wenn du im Lotto gewinnst, würdest du das kaufen.